wonderful beings tonight. Sensational feelings as one. Let us explode once again. Ladies and gentlemen, boys and girls, mein Name ist Sean Baker, ich bin jetzt fertig. Und jetzt an Start aus den Niederlanden, Rhonda Boykan! Explode once again. Thank you.